willst du tun, Bitch? Was willst du tun, was? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch? Was willst du tun, was? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Ich fühle mich endlich bereit, den Menschen auf der Erde Zeit, Vergänglichkeit näher zu bringen, und tief in mir drinnen, da wächst dieser Drang. Ich komme nicht gegen ihn an, denn er will mich gefügiger machen. Damit ich mein Handeln stärker fokussiere, ich verliere die Kontrolle der Sinne. Im Kopf höre ich diese Stimme, sie flüstert mir leise zu, dass ich die Menschen im Nu vernichten sollte, und du kannst mir nicht länger entkommen. Ich bin aus den Kreisen der Höhle gekommen, um Zauber auf Menschen zu wirken. Sie wirken geschockt und gelähmt, keiner, der die Bestie zähmt, die in mir gefangen da wohnt. Und hinter dem Mikrofon tanzen die Flammen der Leute rum, weil ich hab für die Sünder Geschenke, eine Kugel, die man Erdball nannte, getränkt in dem Feuer der Flamme, um all diese gottverdammten Menschen in das Verderben zu führen. Schwinge ich den Hirtenstab, schwinge ich den Hirtenstab. Was willst du tun, Bitch? Was willst du tun, was? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch? Was willst du tun, was? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun? Was willst du tun, Bitch, was? Was willst du tun?